Ja, hallo, guten Morgen. Ich möchte euch jetzt hier ganz herzlich begrüßen im Namen der internationalen Gruppe. Wir haben ja heute ein langes Programm vor uns. Ich würde jetzt erstmal ein, zwei Worte zur inhaltlichen Einleitung des Kongresses sagen und dann im Anschluss nochmal ein paar organisatorische Details. Dann fange ich jetzt mal an. Erst 20 Jahre Mauerfall, nun 20 Jahre Wiedervereinigung. Die Bundesrepublik feiert sich selbst als Siegermacht der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts. Und die Linke, zumal die Antinationale und Antideutsche, protestiert dagegen. Und das ebenfalls seit 20 Jahren. Dies nehmen wir also heute zum Anlass, mit dieser Konferenz nach dem gegenwärtigen Stand kommunistischer Kritik an Deutschland zu fragen und nach dem Verhältnis von Geschichte als Geschichte des Gegenstands Deutschlands zu seiner Kritik. Angesichts der aktuellen Lage der deutschen Nation, den Entwicklungen der vergangenen Jahre in Innen- und Außenpolitik, der Kulturindustrie und Gedenkpolitik, Militäreinsätzen, Sozialreformen, Event-Multikultinationalismus der letzten zwei Fußball-Weltmeisterschaften, stellt sich der Linksradikalen eine alte Frage neu. Haben wir es hier mit Aspekten nationalsozialistischer Kontinuitäten im Postnarzissmus oder mit der allgemeinen Logik von Staat, Nation und Kapital mithin keiner deutschen Besonderheit zu tun? Alt und damit, wie wir meinen, keineswegs notwendig falsch, erscheint das Festhalten an der These vom deutschen Sonderweg, neuer die Verbreitung der Überzeugung, über Deutschland im Besonderen gar nicht mehr sprechen zu müssen, und zwar vor dem Hintergrund einer realen Normalisierung der deutschen Nation. Was heißt es für materialistische Kritik, wenn die reale historische Situation letzterer Behauptung recht zu geben scheint? Lang vorbei ist die Euphorie von damals, als die Mauer fiel und die Ossis besoffen und voller Freude die Westzone annektierten. Zwischen Fernsehkameras und Deutschlandflaggen feierten Ost und West auf der Berliner Mauer. Die Helden der Politik, Helmut Kohl ganz vorne mit dabei, feierten erst recht, zumal es vorerst die letzte Feier sein sollte. Kalter Krieg zu Ende, Deutschland wieder vereinigt, aber nach der großen Sause kam, wie der Donner nach dem Blitz, der Katzenjammer. Der sogenannte Aufbau Ost zeigte sich rasch, war ein Fass ohne Boden. Zu lange hatten die Ossis in einer Blase von biederem vermeintlichen Wohlstand gelebt, der sich unter marktwirtschaftlichen Kriterien schließlich als ein großes Desaster entpuppte. Es dauerte nicht lange und die ersten Feindschaften entstanden. In einigen Talkshows und Reportagen Anfang der 90er wurde im Fernsehen klargemacht, dass sich uns hier eine verwahrloste Menschenschicht angeschlossen hatte, die verrückterweise nicht mal aus Ausländern bestand. Der Kosename Ossis verwandelte sich in ein Schimpfwort. Ossis können nicht Auto fahren, sind faul und unzeitgemäß und mit diesen Lumpen sollte man sich auch noch die Währung teilen. In der internationalen Presse kam die Missstimmung nicht wirklich gut an. Spätestens nach Hoyerswerda und Rostock-Lichtenhagen wussten auch die alten Siegermächte, dass es mit der neuen Freiheit der Deutschen keine reibungslose Sache werden würde. Und noch bis heute ist der Wilde Osten dafür bekannt, dass Jugendliche und Ältere hier gern mit nationalbefreiter Zone ernst machen, und zwar mit äußerster Gewalt. Um 1990 war die linksradikale Gegnerschaft zur Wiedervereinigung vor allem eine, die sich weniger die DDR als kein neues Großdeutschland wünschte. Allerlei wurde seit dieser Zeit gegründet, Gruppen, Zeitschriften, Bündnisse etc. Noch mehr wurde zuvor allerdings zerdeppert, sodass viele, die seinerzeit gemeinsam dafür auf die Straße gegangen sind, dass Deutschland sein Maul halten solle, nun heute die Straßenseite wechseln werden, wenn sie einander begegnen. In die Brüche gegangen sind seither, zumindest in bestimmten Zusammenhängen, eine Reihe damals noch linker Essentials, wie dass der Staat in den richtigen Händen Mittel zum guten Zweck sei oder das Selbstbestimmungsrecht der Völker und damit zusammenhängend die Lehre vom antiimperialistischen Befreiungskampf, die bezogen auf Israel stolz Antizionismus genannt wird. Derlei Grundüberzeugungen teilte die Linke, und sie teilt sie zum Teil bis heute, mit dem damaligen Parteikommunismus des Ostblocks. So ist es nicht weiter verwunderlich, dass dessen Zusammenbruch und die Liquidation der DDR auch für die sich undogmatisch dünkende Linke einen Schock bedeutete. Die weiteren Etappen sind bekannt. Während des Irakkriegs 1991 verabschiedete sich unter anderem die Zeitschrift Konkret angesichts der Bedrohung Israels durch deutsches Giftgas vom Antizionismus. Nach den Terroranschlägen auf das World Trade Center kam dann in der radikalen Linken als Reaktion auf grassierende Verschwörungstheorien und mehr oder minder offene Schadenfreude, nicht weniger Linker, es habe schon die Richtigen getroffen, die Kritik an Anti-Amerikanismus und islamischem Antisemitismus hinzu. Seit 2001 hat es in kaum einem linken Zusammenhang keinen Streit um Antisemitismus und Anti-Amerikanismus gegeben. Folge seither ist, dass das Pali-Tuch unter Autonomen gravierend an Popularität eingebüßt hat. Sie bevorzugen heute Israel-Buttons. Das paradoxe Ergebnis ist, dass sich sogenannte antideutsche Positionen innerhalb der Linken verbreitet haben, schick wurden, siehe Egotronic zum Beispiel. Zugleich jedoch die Frage, was deutsch ist, wie sie Joachim Brun einmal gestellt hat, in den Hintergrund getreten ist. Offenbar ist es schwieriger geworden, besagte Frage zu beantworten. Das mag daher rühren, dass seit den Tagen der Nie-Wieder-Deutschland-Kampagne immer die Annahme einer Faschisierung, der Errichtung eines Vierten Reiches mitschwang, was seinerzeit sowohl ein Ausläufer der Faschismustheorien der 70er Jahre war, als auch gut zur Atomkriegsapokalyptik der 80er Jahre passte. Eine Antwort jedenfalls, die allein eine Identität von Nationalsozialismus und postnationalsozialistischer Demokratie beweisen will, gerät in Erklärungsnöte, wenn sich keine faschistische Massenbewegung und auch kein Staat, der diese konsequent mobilisiert, ausmachen lassen. Wie steht es nun um den Nationalismus in der Gegenwart der Berliner Republik? Eine bemerkenswerte Eigenschaft ist, Normalität zum Gütesiegel zu erheben. Anderswo streben Nationalistinnen nach Höherem, wollen ihre Nation vom Rest der Welt abheben, wenn zum Beispiel in Frankreich von der Grande Nation die Rede ist. In Deutschland wird man nicht müde zu betonen, wie normal man eigentlich sei, und zu betonen, man wollte doch nur feiern. Seltsam zirkulär ist so auch das Nationalfeiertagsbrauchtum. Der 3. Oktober zum Beispiel besagt kaum mehr das seltsam wenig nachdrücklich, als dass wir wieder zusammengefunden haben. Dazu ist er den meisten bloß willkommener Feiertag und sein Sinn dürfte sie kaum mehr bewegen als der des 1. Mai oder Pfingstens. In der Lage, die Massen zu ergreifen, sind eher jene Anlässe, die besagen, dass wir endlich wieder wer sind in der Welt. Papst, Weltmeister der Herzen oder Lena. Eine bescheidene Auswahl, die davon zeugt, dass die bundesdeutsche Zivilreligion wenig anzubieten hat, verglichen mit der internationalen Konkurrenz. Nicht Freiheit, Gleichheit oder Unabhängigkeit, nur ein Wir, das sich scheinbar darin selbst genug ist, wenn einer von uns Lob und Anerkennung dafür bekommt, ganz oben an der Spitze bodenständiges Mittelmaß zu vertreten. Deutschland passt dabei zu Lena Meyer-Landrut wie Arsch auf Eimer. Die ist so ein bisschen schüchtern und verlegen, die anderen machen den krass abgefahrenen Scheiß und man selbst geht eigentlich so. Schließlich hat man Abi gemacht und kennt sich in Geschichte aus. Dass Lena aus Hannover kommt, sagt eigentlich schon alles. Muss man nun deshalb davon ausgehen, dass das deutsche Wir im Gegensatz zu nationalistischer Ideologie im Rest der Welt inhaltslos ist? Dass der Spieß des Anti-Amerikanismus umzudrehen ist mit der Behauptung, der deutsche Nationalismus entbehre an Substanz gegenüber dem amerikanischen, in dem es wenigstens um etwas geht, nämlich um die bürgerliche Ideologie vom Pursuit of Happiness? Ist das Spezifische der deutschen Begeisterung für ihre Mannschaft bei der WM, dass diese im Gegensatz zu der in den anderen Ländern inhaltslos ist? Und ist dies überhaupt so neu, wenn Horkheimer 1959 bereits schrieb, der Patriotismus in Deutschland ist so furchtbar, weil er so grundlos ist? Die Horden von Leuten, einer hässlicher als die andere, mit schwarz-rot-gelber Karnevalsfarbe aus dem Sparpark vom Schlecker auf der Backe, mit Thüringer Rostbratwurst oft in der einen und der Fahne in der anderen Hand, die volltrunken und gewiss nicht zackig Deutschland, Deutschland leihen. Sie erscheinen den Antideutschen mitunter als symbolischer Beweis für das deutsche Großmachtstreben, für die nationalsozialistische Kontinuität, böse gesagt. Ebenso wenig bietet der Spaß, der will, dass es um nichts geht, der antinationalen Kritik einen Gegenstand. Diese richtet sich straight auf oder besser gegen die gesellschaftliche Ursache, Staat und Kapital. Schließlich geht es ums Ganze. Deutscher Nationalismus ist dann Ausdruck des Allgemeinen, ein besonderer Nationalismus, der eine besondere Geschichte inkorporiert, unter vielen besonderen Nationalismen, die besondere Geschichte inkorporieren. Der Verweis auf Auschwitz als Zivilisationsbruch erscheint dieser Kritik als Apologie des bürgerlich-kapitalistischen Normalzustands, denn diese gelte es in der Gegenwart anzugreifen. Insofern hat die antinationale Kritik auch kein ausgesprochenes theoretisches Interesse, dem in dem genannten Events zum Ausdruck kommenden Nationalismus als Vergangenheitsbewältigung nachzuspüren, zumal es dort, wie erwähnt, dem Anschein nach um nichts geht. In der Tat scheint ein historischer Punkt erreicht zu sein, an dem die jahrzehntelangen Bemühungen deutscher Politik, Deutschland von den Folgen des Nationalsozialismus zu kurieren, erfolgreich waren. Bis vor einigen Jahren gab es Skandale, Debatten und Phänomene, an denen sich der Umgang mit dem Nationalsozialismus als Konflikt darstellte und unter anderem Gegenstand antideutscher Kritik war. Was aber, wenn es nichts gäbe? Zumindest nichts in der gewohnten Form, an dem sich etwas Ausdruck verschaffte. Keine Wehrmachtsausstellungen, keine Walsers, keine schlechten deutschen Filme, in denen Opa Hitler seine Lieben tyrannisierte, keine Nation, die nach seinem Untergang mit der Betonung gebeutelt, aber geläutert sich gegen Wiedervereinigung aufmachte, wenn niemand, der ernst genommen wird, öffentlich die Schuld am NS relativierte und Fischers nicht trotz, sondern wegen Auschwitz sich so weit durchgesetzt hätte, dass sich niemand mehr länger darauf berufen würde. Verliert mit der Änderung der Einbürgerungsbestimmungen zum Beispiel oder der Europäisierung der Außenpolitik der Gegenstand antideutscher Kritik selbst an Substanz? Schaffen sie Deutschen sich selbst ab mit ihrem unbekümmerten Fahnengeschwenke und ihrem Ergreifen historischer Chancen zur Läuterung, mit der Auschwitz zum positiven Bezugspunkt deutscher Geschichte wird, in dem Sinne, dass Auschwitz nicht ausgeklammert, sondern Zeichen für die gelungene Aufarbeitung wird? Werden Deutsche zu ganz normalen Nationalisten unter anderem, trotz des Verweises auf die besondere deutsche Geschichte, damit sie zumindest auf internationaler Bühne von der Politik heutzutage nicht selten angeführt wird, oder gerade dadurch? Es deutet sich eine Verschiebung an, die eine Reflexion verlangt. Denn die Krise der antideutschen Bewegung spiegelt, so vermuten wir, in gewisser Weise diese Veränderung, weil in der Kritik nicht eingeholt wieder. Dies zeigt sich an einem Auseinanderklaffen von Positionen, dem gebetsmühlenartigen Alarmismus in Teilen der Antideutschen, durch den teilweise der Eindruck entsteht, als ginge vom Urteil der weitgehenden Identität von Nationalsozialismus und postnazistischem Deutschland bzw. Islamismus eine beruhigende, nahezu befriedigende Wirkung aus? Steht der erwähnte Antinationalismus des ums ganze Bündnisses zum Beispiel gegenüber, der Staat, Nation und Kapital im Allgemeinen scheiße findet, dabei Deutschland zum bloßen Spezialfall der allgemeinen kapitalistischen Schweinerei und Israel Solidarität für passé erklärt? Beides verstehen wir als Reaktionen, die sich selbst als solche nicht bewusst sind, auf ein gar nicht neues, mithin in der allgemeinen Logik des Kapitals angelegtes Verschwinden der Bedeutung von Geschichte, einer zunehmenden Irrealisierung der Bedeutung von Auschwitz als handhabbaren Faktum, sei es in der Kulturindustrie oder der Realpolitik. Wir haben den Eindruck, dass sich eine Art Selbstverständlichkeit eingeschliffen hat, in der der Gegenstand aus dem Blick gerät. Stattdessen wird die Frage, was ist antideutsch, gestellt und eine Identitätskrise beschworen. Mit der Konferenz möchten wir die Frage, was ist deutsch, wieder aufgreifen und damit den Gegenstand der Kritik.